Weh dem, der lügt, von Franz Grillparzer. Personen: Gregor, Bischof von Chalons, Attalus, sein Neffe, Leon, Küchenjunge, Katwald, Graf im Rheingau, Edrita, seine Tochter, Galumir, ihr Bräutigam, Gregors Hausverwalter, der Schaffer, zwei Knechte Katwalds, ein Pilger, ein fränkischer Anführer, ein Fischer, sein Knecht. Erster Aufzug, Garten im Schlosse zu Dijon, im Hintergrunde durch eine Mauer geschlossen, mit einem großen Gittertore in der Mitte. Leon, der Küchenjunge und der Hausverwalter am Gartentore. Leon: Ich muß den Bischof durchaus sprechen, Herr. Hausverwalter: Du sollst nicht, sag ich dir, verwegner Bursch. Leon, sein Küchenmesser ziehend: Seht ihr, ich zieh vom Leder, weich dir nicht. Teilt Sonn und Wind, wir schlagen uns, Herr Siegfried. Hausverwalter, nach dem Vordergrunde ausweichend: Zu Hilfe, Mörder! Leon: Es ist mein Scherz ja nur, doch sprechen muß ich euch den Bischof, Herr. Hausverwalter: Es kann nicht sein, jetzt in der Morgenstunde geht er lustwandeln hier und meditiert. Leon: Ei, meditier er doch vor allem erst auf mich und mein Gesuch, das liegt ihm jetzt am nächsten. Hausverwalter: Dein Platz ist in der Küche, dahin geh. Leon: So, in der Küche, meint ihr? Zeigt mir die, wenn eine Küche der Ort ist, wo man kocht, so sucht ihr sie im ganzen Schloss vergebens. Wo man nicht kocht, ist keine Küche, Herr, wo keine Küche ist kein Koch. Das seht ihr, wollt ich dem Bischof sagen, und ich tu's für wahr, und seht ihr noch so scheel. Pfui, Schande über alle Knauserei. Erst schickten sie den Koch fort, nun, da meint ich, sie trauten mir so viel und war schon stolz, doch als ich anfing, meine Kunst zu zeigen, ist alles viel zu teuer, viel zu viel, mit nichts soll ich da kochen, wenn auch nichts, nur gestern noch erhascht ich ein Stück Wildbret, so köstlich als kein anderes, um nen Spottpreis, und freute mich im Voraus, wie der Herr sich, der alte Schwache, laben würde dran. Ja, Prost, die Mahlzeit, mußt ich's nicht verkaufen, an einen Sudelkoch verhandeln mit Verlust, weil's viel zu teuer schien, gar viel zu kostbar. Nennt ihr das Knauserei? Wie? Oder sonst? Hausverwalter: Man wird dich jagen, allzu lauter Bursch. Leon: Mich jagen? Ei, erspart euch nur die Mühe, ich geh von selbst, hier meine Schürze seht und hier mein Messer, das euch erst erschreckt. Er wirft beides auf den Boden. So werf ich's hin und heb es nimmer auf. Glaubt ihr, für Geld hätt ich dem Herrn gedient? Es gibt wohl andere Wege noch und bessere, sich durchzuhelfen für einen Kerl wie ich. Der König braucht Soldaten und, mein Treu, ein Schwert wär nicht zu schwer für diese Hand. Doch sah ich euren Meister durch die Straßen mit seinem weißen Bart und Lockenhaar, das Haupt gebeugt von Alterslast und doch gehoben von, ich weiß nicht was, doch von was Edlem, Hohem muß es sein, die Augen aufgespannt, als säh er Bilder aus einem andern unbekannten Land, die allzu groß für allzu kleinen Rahmen, sah ich ihn so durch unsere Straßen ziehen, da rief's in mir, dem muß du dienen dem, und wär's als Stallbub. Also kam ich her, in diesem Haus dacht ich, wär Gottes Frieden, sonst alle Welt in Krieg. Nun, da ich hier, nun muß ich sehn, wie er das Brot sich abknabbt, als hätt er sich zum Hungertod verdammt, wie er die Bissen sich zum Munde zählt, mag das mit ansehn, wer da will, ich nicht. Hausverwalter. Was sorgst du mehr um ihn, als selbst er tut? Ist er nicht kräftig noch für seine Jahre? Leon. Mag sein, doch ist's was anderes noch, was Tieferes. Ich weiß es manchmal deutlich anzugeben, und wieder manchmal spukt's nur still und heimlich, dass er ein Bild mir alles Großen war, und dass ich jetzt so einen schmutzgen Flecken als Geiz ist, so nen hämisch garstgen Klecks auf seiner Reinheit weißem Kleide sehe und sehen muß, ich tu auch, was ich will, das setzt mir alle Menschen fast herab, mich selber euch kurz alle Welt, für deren Besten ich so lang ihn hielt, und quält mich, dass ich wahrlich nicht mehr kann, kurz, ich geh fort, ich halt's nicht länger aus. Hausverwalter. Und das willst du ihm sagen? Leon. Ja, ich will's. Hausverwalter. Du könntest's wagen? Leon. Ei, wohl mehr als das. Er soll sich vor mir reinigen. Er soll mir meine gute Meinung wiedergeben. Und will er nicht, nun, wohl denn Gott befohlen. Pfui, Schande über alle Knauserei. Hausverwalter. Des wagst du ihn zu zeihn? Den frommen Mann, weißt du denn nicht, das arme, blinde, lahme, der Säckel sind, dem er sein Geld vertraut? Leon, wohl gibt er viel und segn ihn Gott dafür, doch heißt das Gutes tun, wenn man dem Armen die Spende gibt, dem Geber aber nimmt? Dann seht, er ließ mich neulich rufen und gab mir Geld aus einer großen Truhe, die Küchenrechnung nämlich für die Woche. Doch eh er's gab, nahm er einen Silberling und sah ihn zehnmal an und küßt ihn endlich und steckt ihn in ein Säckel, das gar groß und straff gefüllt im Winkel stand der Truhe. Nun frag ich euch, ein frommer Mann und küßt das Geld, ein Mann, der Hunger leidet und Spargut häuft im Säckel, straff gefüllt, wie nennt ihr das, wie nennt ihr so nen Mann? Ich will sein Koch nicht sein, ich geh und sag ihm's. Hausverwalter. Du törichter Bursch, willst du wohl bleiben? Störst du den guten Herrn, und eben heut, wo er betrübt im Innern seiner Seele, weil Jahrstag gerade, daß sein frommer Neffe, sein Attalus, nach Trier ward gesandt, als Geisel für den Frieden, den man schloß, allwo er jetzt, da neu entbrannt, der Krieg, gar hart gehalten wird vom grimmen Feind, der jede Lösung unerbittlich weigert. Leon. Des Herren Neffe? Hausverwalter. Wohl, seit Jahresfrist. Leon. Und hat man nichts versucht, ihn zu befreien? Hausverwalter. Gar mancherlei, doch alles ist umsonst. Dort kommt der Herr versunken in Betrachtung, geh aus dem Wege, Bursch, und stör ihn nicht. Leon. Er schreibt. Hausverwalter. Wohl an der Predigt für den Festtag. Leon. Wie bleich. Hausverwalter. Jawohl, und tief betrübt. Leon, doch sprechen muss ich ihn trotz alledem. Hausverwalter. Komm, komm, er fasst ihn an. Leon. Herr, ich entwisch euch doch. Beide ab. Der Bischof kommt, ein Heft in der Hand, in das er von Zeit zu Zeit schreibt. Gregor. Dein Wort soll aber sein, ja, ja, nein, nein, denn, was die menschliche Natur auch Böses kennt, Verkehrtes, Schlimmes, Abscheuwürdiges, das Schlimmste ist das falsche Wort, die Lüge, wer nur der Mensch erst war, er wär auch gut, wie könnte Sünde irgend doch bestehen, wenn sie nicht lügen könnte, täuschen? Erstens sich, als dann die Welt, dann Gott, ging es nur an. Gäb's einen Bösewicht, müsst er sich sagen, so oft er nur allein, du bist ein Schurk, wer hielt sie aus, die eigene Verachtung? Allein die Lügen in verschiedenem Kleid, als Eitelkeit, als Stolz, als falsche Scham und wiederum als Großmut und als Stärke, als innere Neigung und als hoher Sinn, als guter Zweck bei etwas schlimmen Mitteln, die hüllen unserer Schlechtheit Antlitz ein und stellen sich geschäftig vor, wenn sich der Mensch beschaut in des Gewissens Spiegel. Nun erst die wissentliche Lüge, wer hielt sie für möglich, wer sie wirklich nicht? Was, Mensch, zerstörst du deines Schöpfers Welt? Was wagst du, es sei nicht, da es doch ist, und wiederum es sei, da es doch nie gewesen? Greifst du das Dasein an, durch das du bist? Zuletzt noch Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und all die schönen Bande unseres Lebens. Woran sind sie geknüpft als an das wahre Wort? Wahr ist die ganze kreisende Natur, wahr ist der Donner, drohend, wenn es blitzt, wahr ist die Flamme, die von fern schon senkt, die Wasserflut, die heulend wirbelt, schlägt, wahr sind sie, weil sie sind, weil Dasein Wahrheit. Was bist denn du, der du dem Bruder lügst, den Freund betrügst, dein Nächstes hintergehst? Du bist kein Tier, denn das ist wahr, kein Wolf, kein Drach, kein Stein, kein Schierlingsgift, ein Teufel bist du, der allein ist Lügner. Und du ein Teufel, insofern du lügst, drum lasst uns wahr sein, vielgeliebte Brüder, und euer Wort sei ja und nein auf immer. So züchtig ich mich selbst für meinen Stolz, denn wär ich wahr gewesen, als der König mich jüngst gefragt, ob etwas ich bedürfe, und hätt ich Lösung mir erbeten für mein Kind, es wär nun frei und ruhig wär mein Herz. Doch weil ich zürnte, freilich guten Grundes, versetzt ich, Herr, nicht ich bedarf dein Gut, den Schmeichlern gib's, die sonst dein Land bestehlen. Da wandt er sich im Grimme von mir ab, und fort in Ketten schmachtet Attalus. Er setzt sich erschöpft auf eine Rasenbank. Leon kommt von der Seite. Leon, hat's Mühe gebraucht, dem Alten zu entkommen. Da sitzt der Herr, das Gott, mit bloßem Haupt. Erst ist er nicht, dann in die Frühlingsluft, die rau und kalt, noch nüchtern, wie er ist. Er bringt sich selbst ums Leben, ja, weiß Gott, blieb ich in seinem dienst ich kauft ne mütz und wurf sie ihm in weg daß er sie fände und sich das haupt bedeckte denn er selbst er gönnt sich's nicht pfui alle knauserei er sieht mich nicht ich red ihn an sonst kehrt herr siegfried wieder und es ist vorbei er wird gar herr gregor rufst du mein attalus leon ich herr gregor wer bist du leon ei leon bin ich leon der küchenjunge oder gar wohl leon der koch will's Gott, Gregor, stark. Jawohl, wenn Gott will, denn will er nicht, so liegst du tot ein Nichts. Leon, ei, habt ihr mich erschreckt? Gregor, was willst du? Leon, Herr, Gregor, wo ist die Schürze und dein Messer, Koch? Und wes ist das, so vor mir liegt im Sand? Leon, das ist mein Messer, meine Schürze, Herr. Gregor, weshalb am Boden? Leon, Herr, ich warf's im Zorn von mir. Gregor, hast du's im Zorn von dir gelegt, so nimm's in Sanftmut wieder auf. Leon, ja, Herr. Gregor, fällt's dir zu schwer, so tu ich's, Freund, für dich. Er bückt sich. Leon, zulaufend. Je, würd'ger Herr, o weh, was tu dir doch? Er hebt das Weggeworfene auf. Gregor, so, und leg beides an, wie sich's gebührt. Ich mag am Menschen gern ein Zeichen seines Tuns, wie du vor mir standst, vorher blank und bar. Du konntest auch so gut ein Tag Dieb sein, hinausgehen in den Wald, aufs Feld, auf Böses. Die Schürze da sagt mir, du seist mein Koch, und sagt dir's auch, und so, mein Sohn, nun rede. Leon, weiß ich doch kaum, was ich euch sagen wollte, ihr macht mich ganz verwirrt. Gregor, das wollt ich nicht, besinn dich, Freund, war es vielleicht zu klagen, die Schürze da am Boden lässt mich's glauben. Leon, jawohl, zu klagen, Herr, und über euch. Gregor, so, über mich? Das tu ich, Freund, alltäglich. Leon, nicht so, mein Herr, nicht so, und wieder doch. Allein nicht als Leon, ich klag als Koch, als euer Koch, als euer Diener, Herr, dass ihr euch selber hasst. Gregor, das wäre schlimm, noch schlimmer Eigenhass als Eigenliebe, denn hassen soll man nur das völlig Böse und völlig bös aufrichtig, Freund, glaub ich mich nicht. Leon, ei, was ihr sprecht, ihr völlig böse Herr, ihr völlig gut, ganz völlig, bis auf eins, Gregor. Und dieses eine wär, dass ich mich hasse, Leon, dass ihr euch selbst nichts gönnt, dass ihr an euch abknappt, was ihr an andere reichlich spendet, und das kann ich nicht ansehen, ich, euer Koch, ihr müsst dereinst am jüngsten Tag vertreten, wohl eure Seel, ich euren Leib von Rechtens, und darum sprech ich hier in Amt und Pflicht. Seht, essen muß der Mensch, das weiß ein jeder, und was er isst, fließt ein auf all sein Wesen. Esst Fastenkost, und ihr seid schwachen Sinns, esst Braten, und ihr fühlet Kraft und Mut. Ein Becher Wein macht fröhlich und beredt, ein Wassertrunk bringt allzu viel auf, genug. Man kann nicht taugen, Herr, wenn man nicht isst. Ich fühle das an mir, und deshalb red ich, Solang ich nüchtern, bin ich träg und dumm, doch nach dem Frühstück schon kommt Witz und Klugheit, und ich nehm's auf mit jedem, den ihr wollt. Seht ihr? Gregor. Hast du gegessen heute schon? Leon. Ei ja. Gregor. Das Gott drum, sprichst du gar so klug. Leon. Ei, klug nun oder unklug, wahr bleibt's doch. Der Braten nur vom Hirschkalb gestern noch, zurück mußt ich ihn schicken, ihn verkaufen, ein Stückchen Fleisch, wie keins ihr je gesehen. Gregor. Es war zu kostbar, Freund, für mich. Leon. Zu kostbar? Für so'nen Herrn? Ei, seht, warum nicht gar? Dann hätt er euch so viel als nichts gekostet. Ja, wirklich nichts. Wollt ihr ihn heute, Herr? Er ist noch da und kostet nichts, denn seht. Es ist so, es ist ein Geschenk von frommen Leuten, wahrhaftig ein Geschenk. Gregor. Lügst du? Leon. Ei, was? Gregor. Weh dem, der lügt. Leon. Nun, nun. Gregor. Verwegener. Leon. Hab ich gelogen, war's zu gutem Zweck. Gregor. Was weißt du, schwacher Wurm, von Zweck und Enden? Der oben wird's zu seinem Ziele wenden. Du sollst die Wahrheit reden, frecher Bursch. Leon. Nun also, ich hätt's, Herr, bezahlt für euch. Wozu so viel Geschrei? Ich tu's nicht wieder, hätt ich mein Tag geglaubt, dass so was Sünde. Gregor. Geh jetzt. Leon. So lebt denn wohl. Er geht, kehrt aber gleich wieder um. Doch noch ein Wort. Zürnt nicht. Ich kann wahrhaftiglich nicht anders. So'nen Herrn, so brav, dass selbst die kleinste Lüge, ein Notbehelf, ihn aufbringt. Zürnet nicht. Ich rede ja den Lügen nicht das Wort. Ich meine nur, dass so ein Herr... Pfui, geizig, was hat denn Geld so Schöns, dass ihr's so liebt? Gregor, wie kommst du darauf? Leon, würd'ger Herr, mit Gunst, ich sah euch einen Sack mit Pfennig küssen, der oben steht im Winkel eurer Truhe, und hier spart ihr euch ab, um dort zu sammeln. Nennt ihr das recht? Seht ihr, so sind wir wett. Gregor. Das also wär's? Leon. Ja, das. Und nicht bloß ich, auch andere Leute nehmen euch das übel, und seht, das kränkt mich, euren treuen Diener. Gregor. Da seh ich, wird Rechtfertigung zur Pflicht. Ein Seelenhirt soll gutes Beispiel geben, und nimmer komme Ärgernis durch mich. Setz dich und höre, wie ich mich verteidge. Leon. Je, Herr. Gregor. Ich sage, setze dich. Leon. Nun, hier denn. Er setzt sich vor dem Bischofe auf die Erde nieder. Gregor. Dich hat geärgert, daß ich Spargut häufe, das Geld geküßt, das ich mir abgedarbt. Hör zu, vielleicht, daß du mich dann entschuldigst, als man, es ist jetzt übers Jahr, den Frieden, den lang ersehnten Schloß mit den Barbaren jenseits des Rheins, da gab und nahm man Geisel, sich wechselseits misstrauend, und mit Recht, mein Neffe, meiner einzgen Schwestersohn, mein Attalus, war in der armen Zahl, die, aus dem Kreis der ihren losgerissen, verbürgen sollten den erlognen Frieden. Kaum war er angelangt bei seinen Hütern im Rheingau über Trier weit hinaus, wo noch die Roheit, die hier Scham umkleidet, in erster Blöße Mensch und Tier vermengt, kaum war er dort, so brach der Krieg von neuem durch Treubruch aufgestachelt wieder los, und beide Teile rächen an den Geiseln den schuldlos Armen ihrer Gegner Schuld. So liegt mein Attalus nun hart gefangen, muß Sklavendienst verrichten seinem Herrn. Leon: Ach je, das Gott! Gregor: Ich hab um Lösung mich verwendet, doch fordern seine Hüter 100 Pfund an guter Münze fränkischen Gepräges, und so viel hab ich nicht. Leon: Ihr scherzt doch nur, denn 3 mal 100 Pfund und wohl noch drüber zinst ihrem Vorstand Langre Kirchgemeine. Gregor: Das ist das Gut der Armen und nicht meins. Dem Bischof gab man, dass er geben könne, des Kirchenguts Verwalter, nicht sein Herr, doch Kleidung, Nahrung und des Leibes Notdurft, das mag der Bischof fordern wie ein anderer, und was er dran erspart, ist sein vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hab's gewagt zu deuten, so oft ich nun ein armes Silberstück von meinem Teil erspart, leg ich's beiseite, wie du gesehen, und mag's auch manchmal küssen, wie du mir vorwirfst, denn es ist das Lösgeld für meinen Attalus, für meinen Sohn. Leon aufspringend: Und ist schon viel im Sack? Gregor: Schon bei 10 Pfund. Leon: Und 100 soll er gelten? Herr mit Gunst, da mögt ihr lange sparen, bis es reicht, indes quält man den armen Herrn zu Tod. Gregor: Ich fürchte, du hast recht. Leon: Ja, Herr, das geht nicht, das muß man anders packen, lieber Herr. Hätt ich 10 Bursche nur gleich mir, beim Teufel, bei Gott, Herr, wollt ich sagen, ich befreit ihn, und so auch ich allein, wär ich nur dort, wo er in Haft liegt. Herr, was gebt ihr mir? Das ist ne Redensart, ich fordere keinen Lohn. Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch befreie? Wär ich nur dort, ich lög ihn schon heraus. Gregor: Weh dem, der lügt. Leon: Ja, so? Nun, Herr, mit Gunst, um Gottes Willen, gibt man ihn nicht frei, da bleibt nichts übrig, als wir reden Wahrheit und er bleibt, wo er ist, verzeiht und Gott befohlen, ich hab's nicht schlimm gemeint. Er geht ab. Gregor: Du Vater aller, in deine Hand befehl ich meinen Sohn. Leon umkehrend: Ach, Herr, verzeiht, es fuhr mir so heraus, weiß man doch kaum, wie man mit euch zu sprechen. Ich hatte fast ein Plänchen ausgedacht, den dummen Teufeln im Barbarenland des Neffen Hütern, seht, eins aufzuheften und ihn wohl gar, wenn's gut geht, zu befreien. Doch Wahrheit, Herr. Gregor: Du sollst nicht fälschlich zeugen, hat Gott der Herr im Donnerhall gesprochen. Leon: Allein bedenkt. Gregor: Weh dem, der lügt. Leon: Und wenn nun euer Neffe drob vergeht? Gregor: So mag er sterben, und ich sterbe mit. Leon: Ach, das ist kläglich. Was habt ihr gemacht? Ich bin nun auch in Haft geplagt, geschlagen, kann nimmer ruhn, nicht essen, trinken, schlafen, solang das zarte Herrlein euch entwandt. Bei Trier, sagt ihr, liegt er, war's nicht so? Gregor: Jawohl. Leon: Wie, Herr, wenn einst zum Feinde ginge, statt Attalus sich stellte dem verhaft? Gregor: Zu Geiseln wählt man mächt'ger Leute, Kinder. Leon bürgt kaum für sich, wie denn für andere? Leon: Das begreift sich. Doch wenn Attalus ersäh den Vorteil, seiner Haft entsprenge? Gregor: Er möcht es ohne Sünde, denn der Krieg zählt ihrer Bürgschaft los des Friedens Geiseln, und nur mit Unrecht hält man ihn zurück. Allein, wie könnt ein Jüngling weich erzogen, vielleicht zu weich in solcher Not sich helfen, durch wüste Steppen wandern, Feinden trotzen, der Not, dem Mangel? Attalus kann's nicht. Leon: Doch wenn ein tüchtger Bursch zur Seite ihm stände, ihn zu euch brächte, lebend und gesund, entlasst mich eures Diensts. Gregor: Was sinnest du? Leon: Ich geh nach Trier. Gregor: Du? Leon: Bring euch den Neffen. Gregor: Dünkt dir zu scherzen Zeit? Leon: Vergeb euch Gott, ich scherzte nicht, drum sollt auch ihr nicht scherzen, in vollem Ernst, ich stell euch euren Sohn. Gregor: Und wenn du's wolltest, wenn du's unternähmst, ins Haus des Feinds dich schlichest, ihn betrügst, missbrauchtest das Vertrauen, das Mensch dem Menschen gönnt, mit Lügen meinen Attalus befreitest, ich würd ihn von mir stoßen, rück ihn senden zu neuer Haft, ihm fluchen, ihm und dir. Leon: Top, Herr, auf die Bedingung. Aber seht, wenn nicht ein bisschen Trug uns helfen soll, was hilft denn sonst? Gregor: Stark. Gott, mein, dein, aller Gott. Leon: Auf die Knie fallend. O weh, Herr. Gregor: Was? Leon: Es blitzte. Gregor: Wo? Leon: Mir schien's so. Gregor: Im Innern hat des guten Geist geleuchtet, der Geist des Argen fiel vor seinem Blitz. Was dir in diesem Augenblicke recht erscheint, das tu, und sei dir selber treu und Gott, weh dem, der lügt. Leon, der aufgestanden ist: So gebt ihr mir Vergünstigung. Gregor: Tu, was dir Gott gebeut, vertrau auf ihn, vertraue, wie ich's nicht getan, ich nicht, ich schwacher Sünder nicht. Hier, nimm den Schlüssel zum Säckel, der in meiner Truhe liegt. Er zieht ihn aus der Brust und will ihn Leon geben, gibt ihn aber dem Hausverwalter, der zur Seite sichtbar geworden ist und sich damit entfernt. Er hält 10 Pfund des Neffen Lösegeld, das ich gespart, den Darbenden entzogen, vom Golde hoffend, was nur Gott vermag, verteilt's den Armen, hilft damit den Kranken, es soll der Obmann nimmer Spargut sammeln, den Hirten setzt man um der Herde willen, der Nutzen ist des Herrn. Leb wohl, mein Sohn. Den Winzer ruft der Herr in seinen Garten, die Glocke tönt, und meine Schafe warten. Ab. Leon steht unbeweglich. Ein Pilger naht. Pilger, die Hand ausstreckend. Ein armer Pilgersmann. Leon: Was ist? Wer bist du? Pilger, ein armer Mann von Compostella pilgernd zur Heimat weit. Leon, wohin? Pilger, ins Rheingau, lieber Herr. Leon, ins Rheingau? Pilger, hinter Trier. Leon, Trier? Pilger, noch 2 Meilen. Leon, nach Trier? Gott, nimmst du mich mit, mein Freund? Pilger, wenn ihr nicht Weges Last und Mangel scheut? Herr Siegfried ist mit dem Säckel gekommen. Leon nimmt ihn. Leon, ha, Mangel, sieh den Säckel, aber halt, den Armen hat's der gute Herr beschieden, den Armen sei's. Hier, Freund, für dich ein Stück, arm bist du ja doch auch, das andere euch. Arme und Presshafte, die sich am Gittertor gesammelt hatten, sind nach und nach eingetreten. Ich ziehe fort mit Gott und seinem Schirm. Er verteilt das Geld unter sie. Er wird vollenden, was mit ihm begonnen. Zum Pilger, der dem Gelde nachsieht. Du hast dein Teil, nach Trier fort mit Gott. Er zieht ihn fort. Der Vorhang fällt.